Als solche Identität ist sie von selben logischen Struktur, von derselben logischen Struktur wie der Tauschverkehr. Das heißt, nominalistische Abstraktion vom Besonderen und doch zugleich Daseinende Abstraktion.